From Berlin, Improv World News. Willkommen zu Episode Nummer 32 der Impro World News. Heute wieder aus Berlin, in Berlin aufgenommen. Zum einen aus Kreuzköln ist wieder dabei beim Klicken und Mitsprechen Makro. Hallo. Und beim Hallen vor allen Dingen. Ja, du bist heute gottgleich, hallst du uns durch die Gegend. Ja, und der Thomas aus dem kuscheligen Weißen See. Ja, so sagt man. Genau. Worum geht's heute? Wir haben ja wieder ein Hauptthema für unsere heutige Folge und das Hauptthema sind Impro-Wikis, weil wir werden uns gleich zwei vorknöpfen in einem Aufwasch. Das wird den inhaltlichen Tiefgang natürlich unglaublich erhöhen. Und zwar, was haben wir vor? Wir schauen uns die Improwiki.com an, also das deutsche Improwiki, und das Wiki des Improv Resource Centers, also wiki.improvresourcecenter.com. Genau. Ja, fangen wir an. Wie bespricht man Wiki-Seiten? Das ist jetzt die große Frage. Vielleicht kannst du ganz kurz was zum Aufbau beider Seiten sagen oder vielleicht erstmal dein erster Eindruck. Vielleicht ist das ein guter Anfang. Ich finde ja immer, dass man kann schon immer noch mal sagen, was ein Wiki ist. Das ist ja sowas, wo User selber Seiten anlegen und editieren können. Und das macht den Charme aus. Es ist quasi Mitmach-Web. Da der berühmteste Ableger von einem Wiki ist die Wikipedia, ganz zweifellos eine der drei größten Webseiten der Welt, also von Zugriffszahlen und so. Und die haben eine eigene Software geschrieben namens MediaWiki. Und diese beiden MediaWikis findet man auch jeweils hier in Verwendung. Also sowohl die deutsche improwiki.de wie auch das Improv Resource Center benutzen das. Und ja, es zeichnet sich durch eine Startseite aus, die so ein paar Links in so Kategorien in der Mitte hat. Und links gibt es so eine kleine unauffällige Navigation, wo man so verschiedene Seiten erreicht. Und alles ist in einem freundlichen Steingrau gehalten, wobei das Deutsche zumindest irgendwie Farben vorne hat. Aber ich sag jetzt mal, es ist nichts für grafische Feinschmecker. Ja, die Farben sind eher, wie sollte man sagen, praktische Farben. Genau. Vielleicht, um das mal so zu sagen. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich immer ganz wichtig finde. Also ein Wiki ist erstmal nur eine Seite, in der die Nutzer den Inhalt permanent editieren können. Und ich glaube, noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man diese Veränderungen jederzeit einsehen kann. Es gibt also sozusagen eine Art History über die Veränderung hinweg. Und die Wikipedia ist eben nicht der Ursprung aller Wikis, nur die bekannteste Seite davon. Genau. Also, jeder kann sowas aufsetzen, mit seiner Familie auch, wenn es darum geht, oder mit seiner eigenen Impro-Gruppe oder was auch immer. Also Wikis sind eigentlich ziemlich heruntergedampfte Web-Tools, um das mal so zu sagen. Also deswegen sind die auch vielleicht ein bisschen hässlicher, als sie sein müssten, weil sie so ein bisschen, man guckt relativ klar auf den, auf das, was da ist sozusagen, auf den Inhalt. Genau. Ja, und dann ist es eben so, dass man die verschiedenen Seiten, also man kann relativ einfach Seiten anlegen, indem man einen Link macht und dann ist die Seite quasi schon da. Man muss dann die neue Seite nur noch befüllen mit neuem Inhalt. Man kann da sehr, sehr viel quer verlinken und dementsprechend ist der Aufbau von Wikis meistens nicht strukturiert, sondern es ist mehr so ein Haufen, der so sich ineinander greifend irgendwie darstellt. Und das ist halt auch die Schwierigkeit, wenn man jetzt hier so strukturiert Informationen ablegen kann. Und ich würde mal so sagen, das haben die beiden trotzdem ganz gut gelöst. Ja. Die fangen nämlich beide an mit Kategorien. Und ja, immer jede neue Seite wird dann da auch nochmal mit aufgenommen. Und die Kategorien im Deutschen sind halt Impro-Theater-Spiele, Impro-Theater-Übungen und Impro-Theater-Aufwärmspiele. Und dann gibt es noch irgendwie so skurrilen Rest. Genau, das Sonstige oder außerdem hier genannt. Genau, das Improv-Wiki von das Improv Resource Center, vielleicht nochmal eins dazu, seine amerikanische Webseite und von sich selber behauptet, a website devoted to the art of long-form improvisation, also eine Seite, die sich der Langform-Improvisation vor allem verschrieben hat. Was sie dann auf der ersten Seite auch gleich widerlegt, genau. Kann man sich dann so machen, aber so ist es mit Usern. Man kann zwar sagen, was man möchte, aber es geht manchmal andere Wege. Ja, leider. Aber sie, genau, gehen auf der anderen Seite ja auch in vier Kategorien auf der Hauptseite los. Da muss ich sagen, ich finde die Hauptseite von der Impro-Wiki der Deutschen, die ist vielleicht nicht gerade grafisch die schönste, aber sie ist, finde ich, übersichtlicher als die Hauptseite der SIRC. Mhm. Und da sind die Kategorien Improv, Sketch, Stand-Up, Others. Also so ähnlich. Es ist hier eher formatgetrennt und in der Deutschen ist es eher so ein bisschen praktisch-theoretisch, Bühne, Übung und so weiter. Genau, aber man sieht halt auch, dass gleich mit Sketch und Stand-Up zwei nicht Impro artige Sachen da schon drin vorkommen. Ja. Was ja so ein bisschen stutzig macht. Ich denke auch, dass das sind so die Sachen. Dafür versucht die Wiki so ein bisschen vielleicht auch, also gibt ja eine Überschrift, die nennt sich Current Challenge. There is not a current challenge. aber man hat versucht, also man versucht hier schon so ein bisschen, auch die Seite vielleicht ein bisschen stärker als, ich sage das jetzt mal böse, Marketingplattformen zu nutzen. Also die Challenges, die hier drin stehen, seit 2008 bis 2010 waren vor allem Festivals oder irgendwelche Sachen, die da vorgeschlagen wurden, wie zum Beispiel der Del Close Marathon. Aber das Improv Resource Center hat da eben so ein bisschen seine inhaltlichen, denke ich mal, Ideen auch mit dem Wiki gehabt. Ob die jetzt noch umgesetzt werden, ist eine andere Frage. Wohingegen die Impro-Wiki Deutsch natürlich auch von jemandem ins Leben gerufen worden ist. Wir haben es leider nicht rausgefunden, ne? Das ist extrem gut versteckt. Also es steht unter dem Logo noch Partner von Gromolo. Aber auch das führt in keine sichtbare Verlinkung rein, wo auch immer das hingeht. Und du kennst ja den technischen Administrator, Klaus. Genau. Also, ist eben nicht der Grundmacher, also wenn ich das richtig verstanden habe. Also der hat es nicht ins Leben gerufen. Klaus ist, also hier auch mit Benutzername Klaus unterwegs, eine der Haupt, ich würde sagen, Administratoren und auch Hauptschreiber, da braucht man sich bloß mal die letzten Änderungen anschauen, sagt von sich selber, er wäre Amateur- bzw. Hobbyspieler und würde seit 11 Jahren Improvisationstheater spielen in Kassel. Und ja, er hat sich das halt irgendwie Lust gehabt, hier zu schreiben. Er schreibt dann auch fett. Leider bin ich seit einigen Jahren in Impro-Wiki der Hauptschreiber. In diese Rolle bin ich zufällig reingerutscht. Das ist zwar ganz schön, weil ich meine Vorstellung ungestört durchsetzen kann, aber ich würde mich sehr über kontinuierliche Mitarbeit weiterer Leute freuen. Und genau, er hat halt so sehr viel, vor allem auch so erklärende Texte geschrieben. Monolog, Geschwätzigkeit, Authentizität und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man hier sehen muss. Die Impro-Wiki Deutsch wird eben vor allem von einem Betreuer betreut, der damit eine ganz schöne Mammutaufgabe leistet. Er hat auch eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Und das vielleicht so ein bisschen zur Quellenangabe, ja. Mhm. Weil es sind ja immer nur sozusagen Lehrmeinungen, wenn wir über Impro reden. Ja, aber nichtsdestotrotz ist das, was er da aufgebaut hat, wirklich ein ganz hervorragendes Tool, Denn zumindest als wir angefangen haben, unsere Trainings selber zu gestalten, sind wir da ganz, ganz viel vom Impro-Wiki auf Übungen gekommen und haben die uns zusammengestellt. Das ist ein super Start in ja so die ersten freien Schritte, wenn man so ein paar Kurse gemacht hat. Ja, ich finde auch eigentlich schade, dass zu wenig, also ich bin öfters mal auf der Wiki und klicke dann sehr gerne auf die letzten Änderungen, weil ich mal ein bisschen sehen will, was so passiert und wo so die Reise hingeht. Und das habe ich jetzt mal hier sozusagen im Vergleich gemacht, wenn man sich die letzten 100 Änderungen der letzten 30 Tage bei der Wikis mal anschaut, dann ja, ist das Bild ziemlich verheerend. Also die englischsprachige wird eben ja so alle Tage, 2-3 Tage irgendwie geändert, da kommt was dazu und auch von verschiedenen Nutzern. Und hier passiert eben wenig, sage ich mal so. Ja. Und das ist natürlich einfach ein bisschen schade natürlich, aber ja, die Frage ist, warum da keiner mitschreibt in der Impro-Wiki im Deutschen. Ob die Leute das wirklich als sozusagen unveränderliches, ich weiß nicht, hast du mal was geändert in der Wiki, was dir nicht gepasst hat? Ich habe da sogar Sachen eingetragen. Ich habe ja keine Berührungsängste dabei und habe aber, muss ich auch zugeben, sicherlich das ein oder andere als fehlend gesehen, aber nicht eingetragen. Ja. Also da Asche auf mein Haupt, das kann könnte man besser machen. Ja, aber da kann ich ja genau dasselbe sagen, weil ich habe auch Dinge eingetragen und vermisse vieles, aber ich arbeite halt nicht so viel damit. Also ich, mal zum Stöbern oder mal zum was vorbereiten, aber so im Normalfall eher als Inspiration, weil ich natürlich auch viele Übungen eher in meiner Abwandlung oder in einer Art und Weise mache, wie ich sie gerne hätte. Und allein zu jeder Übung die möglichen, ja, wie soll man sagen, die möglichen Varianten aufzuschreiben, würde wahrscheinlich das Internet sprengen. Nein, würde es nicht, aber vielleicht verstehst du meine Problematik damit so ein bisschen. Also ich finde auch, dass manchmal das in Worten zu beschreiben härter ist, als vielleicht eine Grafik noch dazu zu machen, was also theoretisch ja hier auch gehen würde, die einzubinden. Aber das muss man dann auch irgendwie machen. Es gibt halt kein Maltool oder so eine Art, wo man mal so kleine Grafiken machen könnte, weil dann würde man sich viel Beschreiberarbeit zum Teil sparen oder das einfach klarer nachher haben. Und also ich habe letzte Woche einfach mal so eine Infografik angefangen von einem so mittelkomplexen Langformat und ich denke, dass das strukturell einfacher zu erfassen ist, als wenn man es beschreibt. Ja, das definitiv und das wäre an vielen Stellen einfacher. Natürlich auch die Frage, ob man vielleicht zu bestimmten Sachen auch Videos einbinden könnte, wo man sagt, hier hat meine Gruppe relativ sauber sowas mal durchgespielt. Aber auf der anderen Seite, es ist eben eine Kunstform, die sich vor allem durch Abschauen vermittelt. Und das Problem an so einer Wiki ist natürlich, ich glaube, viele haben so die Wikipedia im Hinterkopf und sagen dann, ja, steht ja im Lexikon, so mehr oder weniger. Ich habe eine Impro-Wiki gelesen, so als Quellenangabe, was ich dann wieder manchmal ein bisschen schwierig finde, aber das sind Ausnahmen, sagen wir es mal so. Ja, ich finde aber besser als nichts. Dass man immer die Freiheit hat, das zu verändern, ist, glaube ich, nichts, was man jetzt ständig betonen muss. Aber wo es herkommt, finde ich gut. Also sowas wie das Format Slumdog Impronair, das haben wir halt auch mal auf der Bühne gespielt als Langform, habe ich als Quelle Impro-Wiki, weil keine Ahnung, wer es erfunden hat, aber ich habe es von da. Mhm. Ja, definitiv. Also Als Inspirationsquelle unglaublich dankbar und ich finde die Inputlisten unglaublich toll. Also unter der Rubrik außerdem, zum Beispiel die Genre-Liste ist die Hauptinspirationsquelle für Folgen von Frequenz 9 oder Frequenz Impro, das mal zu sein. Also einfach, wir haben die Listen eben zusammenkopiert, um zu sagen, hier haben wir, wenn wir mal Genres machen, dann haben wir eine Liste und dann können wir die einfach abhaken und zu jeder Liste ein Podcast oder zu jedem Genre einen Podcast machen. Also ich nutze es wirklich genau als Tool und dafür ist es sicherlich auch eine unglaublich gute Seite. Genau, schauen wir mal auf die Englische vielleicht, damit die hier auch ein bisschen zu tragen kommt. Ich genau, die Englische hat ein bisschen mehr nochmal die Struktur von Sachen. Also tatsächlich bei Improv gibt es dann nochmal Shows, Formate, Bücher, Podcasts. Und das finde ich halt auch ganz toll, dass die halt nochmal diese versuchen, auch so eine Coverage von Beimaterial da mitzuhaben. Ja. Und ich glaube, sowas wie die Gruppen oder also was es dann halt so gibt mit Performers und Gruppen, die halt den Herald spielen, die kannte ich alle gar nicht. Also die sind eben eventuell schon gar nicht mehr existent. Da muss man dann sagen, das ist so eine Tendenz, die haben alle Wikis, nämlich, dass man was einträgt, aber nie wieder austrägt, auch wenn es das nicht mehr gibt. Dementsprechend ist so ein Content dann auch schwierig. Also es wäre besser, sich zu konzentrieren nur auf tatsächlich nicht veraltende Sachen. Also eigentlich so Impro-Gruppen ist schon grenzwertig. Da hat die deutsche Impro-Wiki auch eine riesen Impro-Gruppen Deutschland, Niederlande, Frankreich, Schweiz, Österreich, Island, Kanada, Neuseeland, Improvisationstheater im Fernsehen. Nur USA fehlt hier. Dafür gibt es ja die Impro-Resource Center. Genau, und ja, also man muss sich einfach wirklich, man muss sich ganz klar darüber sein, dass natürlich so ein Wiki immer nur so aktuell ist, wie sein Inhalt gepflegt wird. Und hier kann natürlich nur jeder Nutzer immer wieder reinschreiben, hier muss was gemacht werden. Oh, bist du jetzt weggefahren? Noch da? Makro? Ja, ich bin noch da. Okay, es klang jetzt gerade, als wärst du mit dem Motorrad davon gebraust. Was wollte ich sagen? Genau. Ich denke, das ist eine Sache, die man eben den Wiki-Usern immer wieder sagen muss. Ihr müsst eben, wenn ihr euch was auffällt, das da reinschreiben. Und wenn ihr nur schreibt, Gruppe hat sich aufgelöst oder wenn ihr halt eine Information habt, hier fehlt irgendwas. Also dass einfach der Nächste, der darüber fällt, vielleicht sagt, gut, dann schreibe jetzt mal zwei Sätze dazu. Also da ist so ein mehr als Arbeitswerkzeug verstandenes Wiki natürlich besser als eins, was nur als Nachschlagewerk verstanden wird. Ja, ansonsten, also ich finde gerade die Langformen, die da drin beschrieben sind, ganz interessant. Englisch oder Deutsch? In dem Englischen, da sind echt eine ganze Menge. Auch das ist nicht vollständig natürlich. Aber sowas wie Deconstruction oder der Runner oder so, das sind interessante Dinge, die man sich mal durchlesen kann und mal verstehen und versuchen zu verstehen, wie das gemeint ist. Finde ich, glaube ich, ein bisschen schöner von der Menge als das, was im Deutschen an. Also da sind ja so richtig Langformen, gibt's ja nicht. Also es ist ja dann Theaterspiele. So, also ich finde, das ist nicht alles unbedingt immer bühnentauglich, was da so drin steht. Ja. Also gut, es gibt auch eine Unterrubrik Langform dann. Ja, aber das ist sowieso die Frage der Systematisierung ist hier ein Riesenproblem. Und ja, aber die Langformliste ist jetzt auch nicht gerade kurz. Genau, also von daher, man sollte es halt immer als Inspirationsquelle ganz einfach nutzen und sehen, finde ich. Also ja. Und da auch gern weiterentwickeln und auch die ganzen verschiedenen Varianten eintragen. Also das ist eigentlich das, was die Wiki braucht, aber sie ist auf jeden Fall für gerade Einsteiger, ist ja ein unglaubliche Inspirationsquelle. Und ich denke auch für Leute, die länger dabei sind, einfach mal, man findet immer mal wieder Perlen oder bestimmte Spiele oder bestimmte Übungen, die man noch nicht gemacht hat. Also auf jeden Fall ich denke schon ein wichtiges Tool, was viele auch nutzen. Ja, ja dann, was mir auf jeden Fall auch noch auffällt, ist, dass in der deutschen Seite keine Lizenz angegeben ist, ja, unter der die Texte stehen, was ich sehr schade finde, weil es bietet sich ja für jedes Wiki im Grunde nur eine der verschiedenen Open-Source-Lizenzen an, denn es ist ja so ein gemeinschaftlich entstehendes Werk und es wäre schön, wenn man die Sicherheit hat, das auch in der richtigen Weise zu benutzen. Und die englische Seite hat das unter einer Lizenz, ja, nämlich der GNU FDL Free Doc License. Da ist unten links dann so ein Link, der einem dann genau erklärt, was man damit darf. Die ist nicht so unbedingt ideal, die Lizenz, weil sie darauf pocht, dass man alles unter der gleichen Lizenz wieder verwenden oder wieder anderen Leuten zur Verfügung stellen muss. Also so eine Art virale Lizenz. Da gibt es inzwischen schönere, die das Nutzen von den Inhalten einfacher machen. Also Creative Commons in den verschiedenen Varianten ist eigentlich die nettere Wahl, aber immerhin ist es eine Lizenz und dann weiß man genau, woran man ist. Und das ist so ein Stück Freiheit, was der deutschen Seite leider fehlt. Ja, sehr, sehr richtig. Vor allem, was der deutschen Seite auch fehlt, ist überhaupt ein Impressum. Also wir haben es nicht rausgefunden, wer dahinter steckt. Und das wäre sicherlich auch nochmal wichtiger Schritt, hier so ein bisschen Offenheit zu zeigen. Vielleicht ist es manchen Leuten auch einfach suspekt, weil sie nicht wissen, was hier eigentlich das Problem ist. Von daher, die deutsche Seite ist, ich finde sie unglaublich gut. Sie müsste halt ein bisschen mehr PR betreiben. Es gibt ja eine Facebook-Gruppe zur deutschsprachigen Seite, die ich auch nur empfehlen kann. Klaus postet dann immer mal, wenn er neue Artikel geschrieben hat. So. Da sollten wir den Link auch noch in die Shownotes mit aufnehmen. Ja. Das wäre gut. Ist auf der Hauptseite unten in diesem sehr wunderbar blass rosa Balken zu finden, der Facebook-Link. Aber genau das ist eigentlich was, wo ich eigentlich mal, ja, ich weiß nicht, ob man vielleicht so einmal pro Woche aus den Neuerungen in der Impro-Wiki berichten müsste oder so, dass da ein bisschen mehr Dynamik entsteht. Aber es ist ja eben kein Forum, es ist eben wirklich eine Wissenssammlung und Austausch oder so müsste woanders stattfinden. Was der Szene ja leider auch so ein bisschen fehlt, ist ja so ein funktionierendes Forum. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Also wobei halt die Diskussionsseiten, die quasi ja nicht der Inhalt sind, sondern nochmal so ein extra Layer darüber, die würden sich auch für Diskussionen um dieses eine Thema sehr anbieten. Also da glänzt ja gerade die Wikipedia und eben die Wikimedia-Software mit der Möglichkeit. Und finde ich, also jetzt gerade in der Wikipedia immer sehr ergiebig. Ja. Also wenn nicht gerade da die Trolle unterwegs sind, das könnte man hier schon machen. Aber ja, insgesamt finde ich ein ganz warmer Aufruf an die Leute, mehr ihr Wissen hier zu teilen. Genau, und da auch vielleicht öfters mal reinzulesen und das auch zu verbreiten und vor allem zu verbessern, das wäre echt wichtig. Wir haben ja mal für ein Impro-News aus ein Weihnachten jeden Tag einen Artikel sozusagen als Kalendertürchen gepostet aus der Impro-Wiki. Da hatte ich Klaus... Kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Genau, da hatte ich Klaus gefragt, welche Artikel er da vorschlagen würde und er hatte mir dann eine Liste geschickt. Also das könnte man, also da, ich habe da immer noch so ein bisschen eigentlich die Hoffnung, dass man die Wiki so ein bisschen mit ihrem ständig anwachsenden Wissen eigentlich ein bisschen mehr bekannter macht, also ein bisschen mehr nach vorne bringt. Genau. Ja, jetzt kommen wir zum Abschluss unseres Hauptthemas, würde ich sagen. Dann schätz doch mal ein, welche Wiki gefällt dir besser? Was ist dein abschließendes Fazit zu Wikis über Improvisation? Mir gefällt das Englische leicht besser und ich glaube, da ist hauptsächlich tatsächlich die Lizenz das Thema und schreiben würde ich trotzdem in der deutschen, weil das ja für mich da irgendwie einfacher ist, komplexere Sachen darzustellen. Ja. Mir geht's andersrum. Das englische Wiki hat auf jeden Fall einen Vorteil durch die Lizenz. Aber ich finde, das Wiki hat sehr stark eine werbeausgerichtete Tendenz, also allein die Gruppen, die hier vorgestellt werden und die Shows, die vorgestellt werden und die Termine, die hier mit auftauchen und so. Also man merkt, das ist so ein bisschen auch ein Sammelbecken von Leuten, die da versuchen, ihre eigenen, sich selber nach vorne zu bringen, und da finde ich die etwas unaufgeregtere und sehr nüchterne oder fast lexikalische deutsche Variante echt schöner. Obwohl natürlich ein bisschen mehr Plauderton und ein bisschen mehr der Form angepassten, kann man so machen, muss man aber nicht, Haltung ich für die Deutsche noch ratsam finde, weil sie doch manchmal so ein bisschen Brockhaus-Ansprüche an ihre Schreibe legt, finde ich. Na, ich finde halt die Werbeausrichtung nicht so schlimm, sondern ganz im Gegenteil, wenn es dazu dient, auch den Wissensschatz selbst wertvoller zu machen, dass die Leute da mitschreiben, sollen sie gerne einen Benefit von haben. Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Man muss ja auf die Showseite auch nicht gehen. Solange sich das nicht vermischt im Content, finde ich das in Ordnung. Ja, aber das führt halt dazu, dass man ganz oft in so Sackgassen läuft in der englischen Wiki. So ging es mir zumindest. Ich kam immer auf irgendwelchen Seiten raus, die dann irgendwie aus einem Satz bestehen oder so. Und da klickst du dreimal und hast dann am Ende keine Informationen, außer den Fakt, den einen. Mhm. Also das ist so ein bisschen, was mich an der englischsprachigen Seite so stört, aber vielleicht ist es eben eher so eine Art Wissenssammlung, die Leute schütten da erstmal rein, was auch nicht schlimm ist. Ja, also Wissen ist ja erstmal ganz okay, aber ich fühle mich da etwas frustrierter auf der englischen als auf der deutschen. Gut. Ja. Oder? Genau, aber beides trotzdem sehr tolle Projekte. Auf jeden Fall. Gut. Damit schließen wir unser Hauptthema für die heutige Woche ab. Impro-Wikis. Aber es gibt vielleicht noch welche. Mal sehen, wir gucken mal noch weiter. Und gehen über zu Punkt 2, unserem kleinen Gemischtwarenladen. Was hast du hier? Du hast hier was gefunden, was ich nicht aussprechen kann. Improv? Genau. Troop Harem of Handsome ist offensichtlich eine Gruppe, die das vierte jährliche Bits Tournament gewonnen hat in Detroit. Da haben wohl 6 Gruppen teilgenommen und die haben dann am letzten Abend das Finale gewonnen. An sich sowas ja nicht so spektakulär, aber da stand, dass die ein Preisgeld von $1,000 mit nach Hause nehmen konnten, wo ich dann schon wieder denke, das unterscheidet so ein Turnier dann doch aber rapide von denen, die ich so sonst kenne. Und es hängt wohl auch eine Einladung zum Detroit Improv Festival immer am Gewinn mit. Also die sind dann jetzt da auch eine der Gruppen, die da performen dürfen. Dementsprechend denke ich mal, wird das Niveau da relativ hoch gewesen sein. Interessant, auf jeden Fall. Impro um Preisgeld, das hat sicherlich das Zusammenspiel unglaublich freundschaftlich und unaufgeregt. Davon gehe ich aus, ja. Wurden die besten Angebote des Abends da gemacht, ja. Wir wissen es nicht. Wir waren nicht dabei. Wir können nur spotten. Okay, das war's von Gemischtes. Machen wir noch ein paar Termine. Und zwar voraus und zurück. Genau. Gucken wir erstmal in die Welt noch. Aus alten Gründen erst in die Welt. Das 12. Out of Bounds Comedy Festival in Austin, Texas läuft gerade. 27. August. Nee, morgen fängt es an. Mhm. 27. August bis 2. September, weil wir haben heute den 26. Genau, großes Festival in Austin. Gibt es noch was dazu zu sagen, außer den Fakt, dass es stattfindet? Na, es sind halt da wiederum Stars der Impro-Szene der USA da. Also fast schon, will man sagen, die üblichen Verdächtigen. Also Jill Bernard macht da halt einen Workshop und Dave Rasowski und dann Craig Urlar macht einen, bei dem hatte ich das Vergnügen, eine Woche Impro in Chicago zu lernen. Das ist einer der Hardcore-Herald-Spieler, so knapp 600 Heralds hat er schon gespielt. Mhm. Ein großartiger Mensch und ein großartiger Trainer. Ja, dementsprechend großes Aufgebot an guten Leuten. Mhm. Und Austin gilt als sehr aufstrebende, kreative Stadt, die fast schon so ein, auch so einen spleenigeren Charakter hat in, und in Richtung so New Yorker Expressionisten geht. Da ist wohl eine bunte Szene. Mhm. Ja, man erinnert, man weise nur auf das South by Southwest Festival hin in Austin. Also da geht einiges in Texas. Man will es ja gar nicht glauben. Ne? Aber es ist angeblich auch der Bundesstaat mit den meisten, mit den dicksten Amerikanern, wenn ich mich richtig erinnere. Aber egal. Bunt und aufgedreht, wie du gesagt hast. Ja. Okay, was noch in der Welt los? Am letzten Wochenende waren die Stage Days in Kloten in der Schweiz. Und das ist so eine Veranstaltung, Mischung aus Impro und Musikgruppen. Und ich glaube, das war eine Volksabstimmung in Kloten, die das dann bestimmt hat, dass es da passiert jedes Jahr. Und dieses Jahr war da Roseway und Ohne Wiederholung, die ein Match gespielt haben. Und am zweiten Tag war Für Garderobe keine Haftung zu Gast. Und ansonsten haben die da Gewinner von Schweizer Nationalmusikfestivals und so. Also das ist ziemlich großes, opulentes Line-up. Okay. Dann gehen wir mal in die Deutsche. In die deutsche, na, Impro-Szene heißt es. Meine Herren, manchmal Wortfindungsstörungen. Auch schon vergangen, und zwar am letzten Wochenende, war die Impro-Sause von Freiwild und hatten wieder einen Haufen Impro-Begieriger irgendwo in der Pampa hier ausgesetzt ein Wochenende lang und spielen lassen. Ich habe nur den mitbegleitenden Musiker, also Felix, getroffen. Der sagt, es wäre ein sehr schönes Wochenende gewesen, sehr musikalisch. Ja. Ja, ich war ja im letzten Jahr da, fand das auch sehr schöne Veranstaltung. Also das macht da schon viel Spaß. Und sie spielen auf dem Impro-Tamtam, die Sausen-Mitglieder, am 31. August in der Uferfabrik. Ja, genau. Ich versuche mir das anzusehen und werde berichten. Sehr schön, ich bin nicht da. Gut, dann nächster Punkt, Deutschland, steife Prise. Auf der spielt, genau, in Hamburg bei der Hamburger Theaternacht auf der Cap San Diego. Das ist Deutschlands größtes Containerschiff, wo die dann schön auf dem Wasser ein bisschen Impro machen. Und zwar 5 Shows spielen die da, also die ganze Nacht. Immer, glaube ich, so eine halbe Stunde oder so, ein bisschen Pause, dann kommt die nächste. Und das Schöne ist, dass ich zumindest auch am 7. September in Hamburg bin und mir irgendwas von der Brise angucken werde. Die spielen auch gleichzeitig noch eine Show im Lichthoftheater. Also die sind da mit voller Energie, starten in die neue Saison. Ja, was bleibt anders übrig, ne? Ja. Dann, das ist jetzt das Deutsche. Dann gehen wir mal nach Berlin. Na, jetzt hier noch ein bisschen Lokalkolorit versprühen. Radio 1 Parkfest mit Theatersport Berlin und Turbine Williams. Das war jetzt auch am Samstag gewesen. Und zwar wegen des Parks am Gleisdreieck, der jetzt, also das Gleisdreieck, was früher großer Güterbahnhof war und dann so, ja, eigentlich ziemlich im Grenzgebiet still lag, ist jetzt ein Park für die Menschen geöffnet und da gibt's irgendwie 2 Monate lang oder einen Monat lang Festparty, Konzerte, Veranstaltungen und eben auch Improvisationstheater. Und da waren die beiden genannten Gruppen. Genau. Genau, soweit ich gehört habe, hat auch Turbine Williams auch Theatersport Games gemacht. Und mir wurde berichtet, alles Klassiker, die man im Impro-Wiki finden würde. Sehr schön. Ja. Das schließt doch den Kreis. Aber wir haben leider noch einen Punkt haben wir noch. Und zwar, es kommt etwas auf uns zu, eine Veranstaltung, von der wir beide erst jetzt gerade irgendwie so mehr oder weniger erfahren haben. 14. bis 20. Oktober veranstaltet Theatersport Berlin mit den Gorillas, mit Steife Prise, mit Lee White, der keine Gruppe ist, sondern ein Teil von den Crumbs aus Kanada und Rocket Sugar Factory aus Wien plus Theaterturbine in Leipzig, genau, also Wien, ja. Plus Theaterturbine Leipzig, die Impromania. Das ist ja im Endeffekt so ein bisschen der Theatersport-Cup vom letzten Jahr, aber mit neuem Namen, oder hast du mir gehört, es geht um was anderes? Also sie haben auf jeden Fall die ähnlichen Spielstätte. Also es geht im BKA los, die spielen aber auch in der Komödie am Kurfürstendamm und ich glaube auch in der Kulturbrauerei und noch irgendwo. Und ich habe nur gehört, dass es auf jeden Fall Professor Spontaneous einen Abend geben wird. Also das ist die Game Show mit Lee White. Und ansonsten bin ich mir halt nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich so ist wie im letzten Jahr der Theatersportcup, da ja zum Beispiel Lee White als Einzelperson so ein bisschen schwieriger zu matchen ist. Also irgendwie müssen die das sehr lösen. Die Brise können ja beliebig viele sein, Gorillas und so auch. Also deswegen, so richtig genau weiß man es nicht. Auf jeden Fall ein neuer Name, ein neues Logo und ja. Genau, das ist das Improvisationstheater-Festival von Theatersport Berlin, BKA Franz Club Ballhaus Mitte, Komödie am Kurfürstendamm. Ja, wenn wir mehr wissen, werden wir euch mehr sagen. Wir wissen nicht mehr, also gibt es erstmal auch nichts weiter dazu zu sagen. Genau, oder? Haben wir's? Ja. Haben wir's. Das war's für diese Woche mit den Impro-World-News. Diesmal mit dem Thema Wikis. Wenn es euch gefallen hat oder nicht oder wie auch immer, hinterlasst uns Nachrichten, Kommentare. Da freuen wir uns besonders drüber. Und ja, wir hören uns in den nächsten 2 Wochen wieder. Und natürlich gehören die großen, letzten, berühmten Worte Makro. Wir wünschen euch eine tolle, improvisierte Woche.